Father in heaven, thank you for your word tonight. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort heute. Thank you for your sovereignty over the universe. Wir danken dir für deine Souveränität in diesem Universum. And the awesome authority that comes from your throne. Und die unglaubliche Autorität, die von deinem Thron kommt. How all of history, wie all die Geschichte, is controlled by you. Durch dich kontrolliert wird. Though evil is working through history. Obwohl das Böse durch die Geschichte immer da war, you were always there to turn it to good somehow. Warst du immer da, sie auch irgendwie und immer ins Gute zu wenden? Father, bless your word tonight, I pray. Vater, segne dein Wort heute. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. 1 Samuel 30. Im 1. Samuel 30. Starting with verse 1. Beginnend mit Vers 1. Then it happened when David and his men came to Ziklag on the third day that the Amalekites had made a raid on the Negev. Und es geschah, als David und seine Männer am dritten Tag nach Ziklag kamen, waren die Amalekiter in das Südland und in Ziklag eingefallen. And on Ziklag and had overthrown Ziklag and burned it with fire. Und sie hatten Ziklag geschlagen und mit Feuer verbrannt. That was David's home. Das war eigentlich die Heimat von David. In the land of the Philistines. Im Land der Philister. But actually it belonged to Israel. Aber es hat eigentlich vorher den Israeliten gehört. Now David is fleeing from King Saul. Der David flieht gerade von König Saul. He has 600 men. Mit 600 Leuten. And because he could not find any more refuge in the land of Israel, he went to the land of the Philistines. Und weil er eben keine Zuflucht mehr im eigenen Land gefunden hat, ist er zu den Philistern geflohen. But he's fighting the Lord's battles. Aber er kämpft die Schlacht des Herrn. And something unusual happens. Und hier passiert etwas sehr Ungewöhnliches. He came back and he found his town or village burned. Er kommt also von seinen Schlachten zurück und findet seine Heimatstadt verbrannt. In verse 2, they took captive the women and all who were in it. Und in Vers 2 lesen wir, dass die Philister alle Frauen und alles, was darin war, gefangen geführt both hatten. Both small and great, without killing anyone, and carried them off and went their way. Vom Kleinsten bis zum Größten. Und sie hatten aber niemanden getötet, sondern sie weggetrieben und waren dann abgezogen. They were going to make them slaves. Die wollten sie zu Sklaven machen. When David and his men came to the city, behold, it was burned with fire. David und seine Männer kamen zur Stadt und siehe, sie war mit Feuer verbrannt. And their wives and their sons and their daughters had been taken captive. Und ihre Frauen, Söhne und Töchter waren gefangen weggeführt worden. Then David and the people who were with him lifted their voices and wept until there was no strength in them to weep. Da erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Wow, think of that. Denken wir darüber nach. There was a raid, everything is burned. Da war also dieser Einfall, alles wurde weggeführt, verbrannt. Imagine I invite you to come to me with me to Russia to do some mission work. Also ich lade dich ein, um mit mir nach Russland zu kommen, um Missionsarbeit zu leisten. I say, Markus, I believe God wants you to come to Kaliningrad with me. Ich sage, Markus, komm mit mir. Ich glaube, dass du berufen bist nach Kaliningrad. He comes back home. Er kommt mit mir nach Hause. His house is burned down. Sein Haus ist verbrannt. Everything he owns is gone. Und alles, was er besitzt, ist weg. And his children are kidnapped by and his wife by terrorists. Und seine Frau und Kinder sind gekidnappt. And Peter also. Und Peter. Michi's gone. Und der Michael ist weg. All the other men, their wives are gone. Die Frauen sind weg. We had a men's seminar in Kaliningrad. Wir haben also ein Männertreffen in Kaliningrad. We came back and everybody's gone. Und wir kommen zurück und jeder ist weg. The church is burned down. Die Kirche ist niedergebrannt. And we're looking at each other in total confusion. Wir schauen uns irgendwie an, sind total konfus. Thinking, what in the world happened? Und denken uns, was um Gottes Willen ist passiert? Now think of this. These men were warriors. Aber stellen wir uns vor, diese Männer, das waren Krieger. And they wept. Und sie haben aber geweint. And wept. Und haben geweint. And wept. Und geweint. And wept. Und geweint. Until they could weep no more. Bis sie nicht mehr weinen konnten. Verse 5. Now David's two wives had been taken captive. Und die beiden Frauen Davids waren gefangen weggeführt worden. Ahinoam the Jezreelitess and Abigail the widow of Nabal the Carmelite. Ahinoam die Jezreeliterin und Abigail die Frau Nabals des Karmeliters. Moreover David was greatly distressed. Und David war in großer Bedrängnis. Because the people spoke of stoning him. Denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. For all the people were embittered. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert. Each one because of his sons and his daughters. Jeder war erbittert wegen seiner Söhne und seiner Töchter. But David strengthened himself in his God. Aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. David strengthened himself in the Lord his God. David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. I think of last week, the armor of God. Denken wir uns noch einmal, stellen wir uns noch einmal letzte Woche vor, die Rüstung Gottes. The first piece of armor is your girdle. Das erste Stück ist der Gürtel. Your belt. Der Gürtel. And this girdle of truth. Und dieser Gürtel der Wahrheit. Truthfulness of my, the depths of my heart. Die Tiefen meines Herzens. In truthfulness. Gesettelt in Wahrheit. Crying out to the depths of God. Die hinausschreien in die Tiefen von Gott. For his truth. Um seine Wahrheit zu empfangen. Now keep your finger there. Lassen wir unseren Finger dort. And turn to Psalm 69. Gehen wir zum Psalm 69. This is a messianic psalm. Das ist ein messianischer Psalm. In verse 20 we see that Jesus died of a broken heart. In verse 20. Und in Vers 21 im Deutschen lesen wir, dass sein Herz gebrochen war vom Hohn. All right, but in verse 13. Aber in Vers 14 we read this. Lesen wir Folgendes. But as for me, my prayer is to you, O Lord. Vers 14. Ich aber richte mein Gebet an dich, Herr. At an acceptable time. Zur Zeit des Wohlgefallens. Now go back. Jetzt gehen wir wieder zurück. Verse 10 in English. Vers 10 im Englischen. When I wept in my soul with fasting, it became my reproach. Vers 11. Als ich weinte und meine Seele fastete. When I made sackcloth my clothing, I became a byword to them. Als ich mich in Sacktuch kleidete, da wurde ich ihnen zum Sprichwort. Those who sit in the gate talk about me. Die im Tore sitzen, reden über mich. I am the song of the drunkards. Und auch die Spottlieder der Zecher. But as for me, my prayer to you, O Lord, is at an acceptable time. Ich aber richte mein Gebet an dich, Herr, zur Zeit. There's an acceptable time before the Lord. Da gibt es eine Zeit des Wohlgefallens vor dem Herrn. All time is acceptable. Jede Zeit ist akzeptabel in einem Punkt. But there's a real special acceptable time with God. Aber es gibt auch eine besondere Zeit. And this is a time when we are in the depths. Und das ist die Zeit, wo wir in den Tiefen sitzen. Look what he says. O God, in the greatness of your loving kindness. Weiter in Vers 14. O Gott, nach der Größe deiner Gnade. Answer me with your saving truth. Erhöre mich durch die Treue deiner Hilfe. This is the deep calling to the deep. Das ist die Tiefe, die aus der anderen Tiefe ruft. This is Psalm 42:7. Psalm 42:7. The deep calls to the deep. Die Tiefe, die zur Tiefe ruft. That means from the very depths of my heart I'm calling to the very depths of God's truth. Aus der Tiefe meines Herzens rufe ich zu den Tiefen der Wahrheit Gottes. Answer me with your saving truth. Erhöre mich durch die Treue deiner Hilfe. Deliver me from the mire and do not let me sink. Ziehe mich heraus aus dem Schlamm, dass ich nicht versinke. May I be delivered from my foes and from the deep waters. Lass mich errettet werden von denen, die mich hassen. May the flood of waters not overflow me. Und errette mich aus den Wassertiefen. Nor the deep swallow me up. Okay. Lass die Flut der Wasser mich nicht fortschwimmen und die Tiefe mich nicht verschlingen. Nor the pit shut its mouth on me. Und lass die Grube ihren Mund nicht über mir verschließen. Now go to Psalm 130. Jetzt gehen wir zum Psalm 130. Verse 1. Out of the depths I have cried to you, O Lord. Lord. Vers 1. Aus den Tiefen rufe ich zu dir, O Herr. All right, one more time, real slow. Out of the depths. Aus den Tiefen. I have cried to you, O rufe Lord. Ich zu dir, O Herr. Think of the different kind of depths we can be in. Stellen wir uns vor, die verschiedenen Arten von Tiefen, in denen wir uns befinden können. Think of the saddest day of your life. Stellen wir uns den traurigsten Tag unseres Lebens vor. The saddest day of your life. Den wirklich traurigsten. When you were in the depths of sadness. Wenn wir uns in den Tiefen unserer Traurigkeit befunden haben. The depths of despair. Die Tiefen der Verzweiflung. Or hopelessness. Hoffnungslosigkeit. Or sickness. Krankheit. Or fear. Furcht, Angst. Think of the most frightening day of your life. Stellen wir uns den furchtsamsten Moment vor. Yeah. The most fearful moment of your life. Den furchtbarsten. When you were in the depths of fear. Wenn wir uns in den Tiefen der Furcht und Angst befunden haben. Einen Tag, zwei Tage. And David cries out. Und der David schreit aus. From the depths. Aus den Tiefen. And all of us are going to go into the depths at some time. Und alle von uns werden in diese Tiefen hineingehen. Because God's plan will bring us there. Denn der Plan Gottes wird uns dorthin führen. And there's a reason God brings us there. Und da gibt es einen Grund, warum wir dorthin kommen. That we might know him. Damit wir ihn kennenlernen. The depths of financial crisis. Die Tiefen der finanziellen Krise. The depths of loneliness. Die Tiefen der Einsamkeit. Can you remember one of the loneliest times of your life? Erinnerst du dich an einen der einsamsten Momente deines Lebens? I remember when I got saved. Ich erinnere mich, als ich errettet wurde. I witnessed to everybody. Habe ich jeden bezeugt. I thought I would convert everybody. Und ich habe gedacht, ich werde jeden jetzt zur Umkehr bringen. I only converted a few. Aber ich habe nur ein paar zur Umkehr gebracht. And made a lot of enemies. Und hatte dabei eine Menge Feinde gemacht. Within 2 months. Innerhalb von 2 Monaten. No one called me anymore. Hat mich keiner mehr angerufen. Within 4 months. Innerhalb von 4 Monaten. I didn't have a friend in the whole world. Hatte ich keinen einzigen Freund mehr. Not one friend. Nicht einen einzigen. On planet Earth. Auf diesem Planeten. I remember sitting home. Und ich habe mir gedacht, ja, ich bin da zu Hause gesessen. In the depths of loneliness. In den Tiefen der Einsamkeit. Just praying to God. Einfach nur zu Gott beten. Out of the depths of loneliness. Aus diesen Tiefen der Einsamkeit heraus. Dear God. Herausgeschrien und gesagt, oh Gott. Is there anyone who can be my friend? Gibt es da einen, der mein Freund sein kann? Is there anyone like me? Gibt es da noch jemanden wie mich? I don't know any other Christians. Ich kenne keine anderen Christen. I'm the only one I know. Ich bin der einzige, den ich kenne. Yeah, I was the only Christian I knew. I was all by myself. Ich war nur bei mir. Couple weeks later, ein paar Wochen später phone call, kommt ein Anruf. Miracle, ein Wunder. I'm invited to a Bible study, ich werde eingeladen zu einer Bibelrunde. And it's a Greater Grace Bible study, und es ist eine Greater Grace Bibelrunde. Where I meet my wife, bei der habe ich meine Frau getroffen. Who is the first person I meet there. Das ist die erste Person, die ich an der Tür getroffen habe. Out of the depths. Aus den Tiefen. Out of the depths of bitterness, aus den Tiefen der Bitterkeit. Of distress. Von Stress, of sadness, Traurigkeit, out of the depths of sickness, die Tiefen der Krankheit. I called someone this week in the hospital. Habe diese Woche jemanden im Spital angerufen. And they were crying. Und die haben geweint. They said yesterday was one of the worst days of my whole life. Gestern war einer der schlimmsten Tage meines Lebens. They gave them such a strong medicine. Die haben ihm so eine starke Medizin gegeben. That it hit them psychologically and emotionally. Dass sie ihn psychologisch und emotionell total aus der Bahn geworfen and haben. This person just wept and wept. Und diese Person hat einfach nur geweint. But out of the depths I cried to you, O Lord. Aber aus den Tiefen rufe ich zu dir, O Herr. Let's just finish it one more time. Out of the depths. Let me read it one more time. Out of the depths I have cried to you, O Lord. Aus den Tiefen rufe ich zu dir, O Herr. Lord, hear my voice. Herr, höre meine Stimme. Let your ears be attentive to the voice of my supplication. Lass deine Ohren aufmerksam sein auf die Stimme meines Flehens. Now this is one of David's, back to 1 Samuel 30. This is one of David's lowest moments. Das ist der tiefste Moment von David. David is in the depths. David befindet sich in der Tiefe. I mean the village is burned. Die Das Dorf ist verbrannt. His children are gone, his wives are gone. Die Kinder sind weg, die Frauen sind weg. Everything they possess is gone. Alles was sie besessen haben ist fort. And everyone else has lost their family. Und auch jeder andere hat seine Familie and verloren. Now they're talking about stoning David. Und er hört, wie die anderen darüber reden, dass sie ihn steinigen wollen. So David's out there weeping. David geht raus und weint. And then he listens. People, the guys are looking at him. Und dann sieht er so, wie die Leute and über ihn sprechen. Angry. Und sie sind zornig. And they're talking about stoning him. Und dann reden sie drüber, ihn zu steinigen. You know, I'm so angry. Weißt du, ich bin so zornig. I lost my wife and my five kids. Ich habe meine Frau und meine fünf Kinder verloren. For what? Warum? For this man? Für diesen Mann hier? He thinks he's the anointed of God? Er glaubt, er ist der Gesalbte Gottes hier. Well, if he's God's man, why are we hiding among the Philistines? Wenn er aber Gottes Mann ist, warum müssen wir uns ständig vor den Philistern verstecken? I trusted him. Ich habe ihm vertraut. And now look, everything, we've lost everything. Und jetzt, was haben wir alles verloren? I think he's a deceiver. Ich glaube, er hat uns getäuscht. I think we should kill him personally. Ich persönlich denke, wir sollten ihn töten. You know what? I think that's a good idea. Ich glaube, das ist eine gute Idee. I think we should stone him right now. Ich glaube, wir sollten ihn einfach steinigen. Anybody with us? Irgendwer für uns? Yeah, I'm with you. Ja, ich bin mit I'm dir. I'm not with you. Nein, ich nicht. I'm with you. Aber ich schon. I think we should stone him. Wir sollten ihn steinigen. I think we should relax a little bit. Vielleicht sollten wir uns ein bisschen entspannen. Relax about what? I lost my wife and my kids. Entspannen worüber? Ich habe alles verloren. For what? This man? Warum? Wegen dem Typen? Well, come on. Na komm. He killed Goliath. Er hat den Goliath getötet. He's done nothing bad to us. He lost his family too. Er hat nicht wirklich was Schlechtes getan. Er hat auch seine Familie verloren. Hey, look, I'm not interested. Okay, schau, ich bin nicht wirklich interessiert. I just want justice, okay? Ich will nur einfach Gerechtigkeit. And he led us into this mess. Und er hat uns in diese Schlamassel hineingeführt. I think we should stone him. Also steinigen. And David's listening to this, you und David hört sich das alles an. And then one of my favorite verses in the Bible. Und dann kommt einer meiner Lieblingsverse der Bibel. Verse 7. Vers 6. Then David said to Abiathar the priest. Und dann sagt David zu Abiathar dem Priester. I think it's in verse 8. In German maybe. Okay, schauen wir mal. 1 Samuel chapter 30. Ach so. In verse 7. Okay. Then David said to Abiathar the priest. The son of Ahimelech, please bring me the ephod. Vers 7, 1. Samuel 30. Und David sagte zu dem Priester Abiathar, dem Sohn des Ahimelech, bring mir doch das Ephod her. Please bring me the ephod. Bring mir das Ephod. So Abiathar brought the ephod to David. Und Abiathar brachte das Ephod zu David. Do you know what the ephod was? Wisst ihr, was das Ephod war? It was the prayer cloth for the priest. Es war das Gebetsgewand für die Priester. The ephod. Der Ephod. It looked like a vest. Es hat wie eine Weste ausgesehen. And you know what it had? Und wisst ihr, was es gehabt hat? It had a girdle. Es hatte einen Gürtel. It just kind of hung on you to your knees. Es war irgendwie bis knielang hängend. And it had a girdle. Und dann hatte es einen Gürtel. And David says, und David sagte, in the depths of his distress, in der Tiefe dieser furchtbaren Situation, his kids are gone, seine Kinder sind weg, his wives are gone, seine Frauen sind weg, and now his best men want to kill him. Und seine Helden wollen ihn eigentlich umbringen. What do you do? Was machst du da? You put on your armor. Du umgürtest dich mit dem mit der Waffenrüstung. You put on your armor. Du ziehst die Waffenrüstung an. Back to verse 6, but David strengthened himself in the Lord his God. Vers 6, aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. No one else did. Niemand anders hat es gemacht. But David did. Aber der David hat es gemacht. And then he said, und dann sagt er, in a probably a broken voice, und vielleicht in einer sehr gebrochenen Verfassung, so much, weil er schon so viel geweint hat. Abiathar, Abiathar, please, bitte, bring me an ephod. Bring mir das Ephod. Abiathar probably looked at him like, und der Abiathar hat ihn wahrscheinlich sehr verwirrt angeschaut. That's my place. Das ist irgendwie mein Platz. No, but David, nein, was a type of Christ. Aber der David war ein Typ Christi. He was a king. Er war ein König. He was a priest. Er war ein Priester. He was a prophet. Er war ein Prophet. And now he would ask for the ephod. Und jetzt hat er nach dem Ephod gerufen. And he would go before the Lord. Und er würde selbst vor den Herrn treten. And this is a perfect picture. Und es ist ein vollkommenes Bild. Of us crying from the depths. Wir, die wir aus den Tiefen herausrufen. The deep crying to the deep. Das Tiefe, das nach dem Tiefen ruft. And this is the acceptable time. Und das ist die richtige Zeit. This is the time that God looks for. Das ist die Zeit, wonach Gott Ausschau hält. God, I will pray to you at an acceptable time. Gott, ich werde zu dir rufen zur richtigen Zeit. He's in the depths of distress. Er ist in der Tiefe dieser Situation. And maybe you're in the depths of despair tonight. Und vielleicht bist du auch heute in diesem Loch der Verzweiflung. Or the depths of sickness. Tiefe der Krankheit. Or the depths of stupidity. Die Tiefe der eigenen Dummheit. Maybe you've made some really, really stupid decisions. Vielleicht hast du ein paar wirklich sehr dumme Entscheidungen getroffen. You're thinking, oh my God. Und du denkst dir, um Gottes Willen. I am so stupid. Ich bin so dumm. And you call to God from the depths of foolishness. Und du rufst aus zu Gott aus den Tiefen der eigenen Narrheit. And this is the acceptable time. Und das ist die richtige Zeit. I don't know what the word in Psalm 69:13 is. In English it's acceptable. What does it say? But as for me, my prayer to you, O Lord, at an acceptable time. Aber richte mein Gebet an dich, Herr, zur Zeit des Wohlgefallens, eine wohlgefallene Zeit, wohlgefällige Zeit. And here's David. Und da ist der David. He's in the depths. Er ist eben in dieser Tiefe. Perfect time. Und es ist die perfekte Zeit. To cry to God. Um nach Gott auszurufen. Vers 8. David in 1 Samuel 30. 1. Samuel 30. David inquired of the Lord, saying. Und David befragte den Herrn. Shall I pursue this band? Soll ich dieser Schar nachjagen? Shall I overtake them? Werde ich sie einholen? And he said to him. Und er sprach zu ihm. Pursue, for you shall surely overtake them. Jage ihr nach. Ja, du wirst sie gewiss einholen. And you shall surely rescue. Und die Gefangenen ganz gewiss befreien. All. Alle. So David went. Da zog David hin. He and the 600 men who were with him. Er und die 600 Mann, die bei ihm waren. Verse 10. But David pursued, he and 400 men, for 200 were too exhausted. Und David jagte ihnen mit 400 Mann nach, den 200 Mann, die zu erschöpft waren. Verse 11, they found an Egyptian in the field. Dort fanden sie einen Ägypter auf dem Feld. And brought him to David. Und brachten ihn zu David. Gave him bread to eat. Und gaben ihm Brot zu essen. Provided him with water to drink. Und Wasser zu trinken. Vers 13. David said to him, "To whom do you belong?" Sagte David, zu wem gehörst du? Where are you from? Und woher bist du? And he said, er antwortete, "I am a young man of Egypt." Ich bin ein junger Ägypter. A servant of an Amalekite. Ein Knecht eines Amalekites. And my master left me behind when I fell sick 3 days ago. Mein Herr hat mich zurückgelassen, denn ich wurde heute vor 3 Tagen krank. This is the providence of God. Das ist die Vorsehung Gottes. Here's a great principle. Da finden wir ein sehr großes Prinzip. God always pre-plans our deliverance even before the thing happens. Gott bereitet vor und plant die Erlösung auch schon bevor die Dinge eintreten. Even before I ask or think. Bevor ich daran denke und danach bitte. Right? In Matthew chapter 6. In Matthäus 6. Verse 7 and 8. Vers 7 und 8. Before we even ask, the Lord knows. Bevor wir bitten, weiß es der Herr. These Amalekites came in, took everything. Die Amalekiter kamen, haben alles weggenommen. They burned the town. Haben das Dorf verbrannt. And they were long gone. Und die waren schon lange weg. Impossible to find them. Es war unmöglich, sie zu finden. Except außer God is faithful. Gott ist treu. And this one Egyptian servant gets sick. Und dieser ägyptische Diener wird krank. He can't go on, his stomach hurts. Er kann nicht weitergehen, sein Bauch schmerzt. And the master says then stay behind and they sagt, go on. Dann bleib halt da und wir gehen. The providence of God. Die Vorsehung Gottes. And here David finds this man. Und hier findet David diesen Ägypter. Vers 15. Then David said to him, sagte David, will you bring me down to this band? Willst du mich zu dieser Schar hinabführen? And he said, und er antwortete, swear to me by God, schwöre mir bei Gott, that you will not kill me, dass du mich nicht töten wirst, or deliver me into the hands of my master, oder mich in die Hand meines Herrn ausliefern wirst, and I will bring you down to this band. Dann will ich dich zu dieser Schar hinabführen. Vers 17. David slaughtered them from the twilight until the evening of the next day. Und David schlug sie von der Morgendämmerung an bis zum Abend des folgenden Tages. And not a man of them escaped. So dass keiner von ihnen entrann, except 400 young men who rode on camels and fled. Außer 400 jungen Männern, die auf Kamele stiegen und entflohen. You know, I'm going to write Mel Gibson. Ich werde Mel Gibson einen Brief schreiben. I think we need a movie about this. Ich glaube, wir brauchen darüber einen Film. I think this will be better than Braveheart. Ich glaube, das wird besser als Braveheart sein. And better than the Patriot. Und besser als der Patriot. I think it should be called something like David, King of Israel. Es sollte heißen David, der König Or Israels. David, God's man. Oder David und Gottes Männer. Something. This is so unbelievable. I could just imagine David. Ich kann mir das so vorstellen, den David. Gets the ephod. Nimmt den Ephod. Goes alone, prays on his knees. Geht hinaus, wird, geht auf die Knie. Gets up and said, "Men, let's go." Und dann sagte, okay, Männer, lass uns gehen. And then the music in the background. Die Musik wird lauter. And David running. Und David läuft. You know, with his bow and his spear and his mit sword. Mit seinen Speeren und Bögen. With his 400 men through the woods. Mit den 400 Männern quer durch den Wald. He's running and running and laufen. He's running and running so fast. Und die laufen so schnell. That 200 are exhausted. Dass 200 total erschöpft zurückbleiben. And then they cross the brook. Und dann gehen sie über den Bach. And they attack this massive amount of Amalekites. Und dann attackieren sie diese unglaubliche Menge von Amalekitern. Und das ist sicherlich ein Teil, den Mel Gibson furchtbar toll finden würde. Vielleicht gemeinsam mit Spielberg könnten sie das ordentlich darstellen. Es würde awesome. They could portray it all the way from the anointing of David in 1 Samuel 17. Sie könnten bei 1. Samuel 17 mit der Salbung beginnen. All the way till David becomes king. Bis dahin, wo König David König wird. This is an amazing story. David rescues all. David befreite alle. And look at verse 26. Vers 26. Then when David came to Ziklag, als David nach Ziklag kam, he sent some of the spoil to the elders of Judah. Sandte er ein bisschen was von der Beute zu den Ältesten in Juda. To his friends, saying, "Behold, a gift for you." Nämlich seinen Freunden und ließ ihnen sagen, siehe, da habt ihr ein Segensgeschenk von der Beute der Feinde des Herrn. Now just watch this and we'll close. Schauen wir das noch genau an. Look at all the people he sends something to. Schau, welche Personen er hier auflistet. And to those who were in Bethel, solche, die in Bethel sind, Ramoth, Yatir, Aor, Aroer, Sifmoth, Eshtemeo, Rakal, the Jeremelites, something like that. The Kenites, the Horma, from those in Horma, and on and on. Und so weiter. He had so much spoil. Er hatte so viel Beute gemacht. This was God's plan. Das war der Plan Gottes. Because just in a few in the next chapter, denn gleich im nächsten Kapitel, Saul dies. Stirbt Saul. And suddenly David is king in 2 Samuel. Und auf einmal im 2. Samuel wird David zum König. This was God's plan. Das war der Plan Gottes. God wanted David to send a great gift to all of Judah. Gott wollte, dass David ein großartiges Geschenk quer durch Juda schickt. He was about to become king. Denn er war gerade dabei, König zu werden. There was divine wisdom in this thing. Da war göttliche Weisheit, die man sieht. And God knew that David would have to go to the depths. Und Gott wusste, dass David vorher zu den Tiefen, in die Tiefe gehen musste. But God also knew David's heart. Denn Gott kannte auch das Herz Davids. David from the depths would cry out to God. Dass eben David aus seinen Tiefen heraus zu Gott ausschreien wird. To me, this is such an incredibly encouraging story. Das ist für mich eine unglaublich ermutigende Geschichte. Because all of us will go to the depths. Denn alle von uns werden eines Tages in diese many different areas. In verschiedenen Bereichen unseres Lebens. The depths of conflict. Die Tiefen der Konflikte, Frustration, Confusion, Verwirrung, Sickness, Krankheit, Despair, Verzweiflung, Loneliness, Einsamkeit, Uselessness, das Gefühl der Nutzlosigkeit, Foolishness, Narrheit, Bitterness, Bitterkeit, Anger, Zorn. We will be down in the depths. Wir werden uns in der Tiefe befinden. But we've got to remember one thing. Aber wir müssen uns eines vor Augen halten. That this is the acceptable time of the Lord. Das ist die wohlgefällige Zeit Gottes. This is the time that God treasures more than anything. Das ist jene Zeit, die Gott mehr schätzt als alles andere. Because this is the time that I cry from the depths of my heart. Denn das ist jene Zeit, wo ich aus den Tiefen meines Herzens herausschreie. The depth of the situation, die Tiefe der Situation, will be parallel to the depth I cry from my heart. Wird wird entsprechend sein meiner Situation meines Herzens. Right? Crying from the depths of my very being. Aus den Tiefen meines Selbst, meines Wesens herauszuschreien. Always comes before. Diese Zeit kommt immer vorher. A major blessing of God. Vor einem großartigen Segen Gottes. They came back with so much stuff. Die kamen mit so viel Beute zurück. This was not 600 Amalekites. Das waren nicht 600 Amalekiter. This was the Amalekites. Das waren die Amalekiter. Probably thousands upon thousands of them. Das waren vielleicht Abertausende. And they brought all their cows and sheep. Und die sind da mit ihren Kühen und Schafen, gold, Silber, and Gold, everything back alles was sie hatten. Just like herdsmen. So wie die Nomaden. Keep them moving, keep them moving. It's like, what is that coming? Okay, was ist das, was da auf uns zukommt? David just slaughtered the Amalekites. Aber der David hat sie hingeschlachtet. Wow. Wow. And just a few days he will be king of Judah. Und nur wenige Tage später wird er König sein. I wonder what God has planned for you. Ich frage mich, was Gott für dich geplant hat. After you cry out from the depths of your circumstance. Nachdem du aus der Tiefe deines Zustandes herausgerufen hast. I remember when I was 23 years old. Ich erinnere mich, dass ich, als ich 23 war, I was in the depths of despair. War ich wirklich verzweifelt. I got married. Ich habe gerade geheiratet. Had a great wife. Habe eine großartige Frau. But despite that, aber trotzdem, in my personal walk with God, I was in the depths of despair. In meinem persönlichen Wandel mit Gott war ich wirklich in den Tiefen der Verzweiflung. I couldn't explain it. Ich konnte es nicht erklären. But it was going on about 2 months now. Aber es ist schon 2 Monate so lang weitergegangen. So angry at und ich war God, so zornig. Somehow. Irgendwie. From the depths of my heart, und aus den Tiefen meines Herzens I said to God, habe ich zu Gott gesagt, God, if you don't deliver me from this pit, wenn du mich aus diesem Loch nicht herausholst, I will run away. Dann werde ich weglaufen. I will run so far away. Da werde ich so weit weglaufen. I'll run to Europe. Da werde ich nach Europa laufen. And as soon as I said Europe, und irgendwie als ich dann Europa gesagt habe, my eyes twinkled. Haben sich meine Augen aufgetan. And within a few seconds I turned to my wife. Und innerhalb von wenigen Sekunden habe ich mich zu meiner Frau gedreht. I went into the other room. Bin ich in den anderen Raum. And I said, "Hun." Habe ich gesagt, Liebling. God just spoke to me. Gott hat zu mir gerade gesprochen. We're moving to Europe. Wir werden nach Europa gehen. She says, you're crazy. Sie hat gesagt, du bist verrückt. I said, I'm not. Nein. I was so sure, ich war so überzeugt that davon, I got on the phone within one minute, dass ich innerhalb einer Minute zum Hörer gegriffen habe. I called Pastor Ben at 4 in the morning. Habe ich um 4 in der Früh den Pastor Ben angerufen. I said, we're coming, we're coming. Und ich habe ihm gesagt, wir kommen. We're coming over. God just spoke to Gott me. Hat gerade mit mir gesprochen, ich I komme. Was so sure. Ich war absolut davon überzeugt. And that's why we're here today. Und deswegen sind wir heute hier. From the depths of despair. Aus den Tiefen der Verzweiflung. God could speak so clearly. Spricht Gott sehr klar. And probably the reason that he it's so acceptable. Und der Grund, warum diese Zeit so wohlgefällig ist, is because when I'm in that depth. Denn wenn ich mich dort befinde, the voice of God can be so clear to me. Empfinden wir die Stimme Gottes sehr klar. And this is what God loves. Und das ist, was Gott sehr liebt. So let's pray. Lass uns also beten. Father in heaven, Vater im Himmel, we thank you for the Psalms. Wir danken dir für die Psalmen. Thank you for your faithfulness to us. Danke für deine Treue zu uns. That we can pray like David. Dass wir beten können wie der David. That we can know you. Dass wir dich kennenlernen dürfen. Father, maybe there's somebody here tonight. Vielleicht ist heute Abend jemand hier, really der wirklich in den Tiefen sitzt. Father, we pray together. Und wir beten jetzt gemeinsam for one another. Füreinander. That we would have the security, dass wir die Sicherheit haben und die Weisheit, to put on the girdle of truth. Den Gürtel der Wahrheit anzuschnallen, to put on the ephod, den Ephod uns anzuziehen and to call out to you, und zu dir hinauszuschreien, aus den Tiefen unseres Herzens. Thank you for this acceptable time. Wir danken dir für diese wohlgefällige Zeit. We pray. Dafür beten wir in Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.